Ich habe sie weder bei der Erschaffung der Himmel und der Erde, noch bei ihrer eigenen Erschaffung zu Zeugen genommen. Ich nehme mir niemals die Irreführenden als Beistand.